Erster Jesus erzählte ihnen wieder Gleichnisse und sagte, zweiter das Himmelreich ist wie ein König, der für seinen Sohn eine Hochzeit vorbereitete. Dritter er schickte seine Diener los, um die eingeladenen Gäste zur Hochzeit zu holen, aber sie wollten nicht kommen. Vierter danach schickte er andere Diener und ließ den Gästen sagen, seht, mein Essen ist fertig, meine Ochsen und mein gemästetes Vieh sind geschlachtet, alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Fünfter aber die Gäste kümmerten sich nicht darum, der eine ging auf sein Feld und der andere zu seiner Arbeit. Sechster die anderen aber packten seine Diener, misshandelten sie und töteten sie. Siebter der König wurde sehr zornig, deshalb schickte er seine Soldaten aus, um diese Mörder zu töten und ihre Stadt zu verbrennen. Achter danach sagte er zu seinen Dienern, die Hochzeit ist bereit, aber die eingeladenen Gäste waren es nicht wert. Neunter geht nun hinaus an die Straßenkreuzungen und ladet zur Hochzeit ein, wen immer ihr findet. Zehnter die Diener gingen auf die Straßen und brachten alle zusammen, die sie fanden, sowohl schlechte als auch gute Menschen, so dass der Hochzeitssaal voller Gäste war. Elfter als der König hereinkam, um die Gäste anzusehen, bemerkte er dort einen Mann, der kein Hochzeitsgewand trug. Zwölfter er fragte ihn, Freund, wie bist du ohne Hochzeitsgewand hier hereingekommen? Der Mann konnte nichts sagen. 13. Danach sagte der König zu seinen Dienern, bindet ihm Hände und Füße und wirft ihn hinaus in die Dunkelheit, dort wird er weinen und mit den Zähnen knirschen. 14. Denn viele sind eingeladen, aber wenige sind ausgewählt. 15. Danach gingen die Pharisäer weg und beschlossen, Jesus mit einer Frage eine Falle zu stellen. 16. Sie schickten ihre Jünger zusammen mit den Herodianern zu Jesus, die sagten, Lehrer, wir wissen, dass du ehrlich bist und den Weg Gottes wahrheitsgemäß lehrst. Du achtest nicht auf die Meinung der Menschen, weil du niemanden bevorzugst. 17. Deshalb sage uns bitte, was denkst du? Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuern zu zahlen, oder nicht? 18. Jesus aber erkannte ihre böse Absicht und sagte, warum versucht ihr mich zu prüfen, ihr Heuchler? 19. Zeigt mir eine Steuermünze. Sie brachten ihm einen Denar. 20. Er fragte sie, wessen Bild und Aufschrift ist das? 21. Sie antworteten, des Kaisers. Daraufhin sagte er zu ihnen, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. 22. Als sie das hörten, waren sie erstaunt, ließen ihn in Ruhe und gingen weg. 23. An diesem Tag kamen Sadduzäer zu Jesus, die behaupteten, es gäbe keine Auferstehung, und fragten ihn, 24. Lehrer, Mose hat gesagt, wenn ein Mann stirbt und keine Kinder hat, soll sein Bruder die Witwe heiraten, um für seinen Bruder Nachkommen zu zeugen. 25. Es gab bei uns 7 Brüder. Der erste heiratete und starb, und weil er keine Kinder hatte, hinterließ er seine Frau seinem Bruder. 26. Genauso heirateten auch der zweite und dritte Bruder die Frau, bis alle 7 starben. 27. Zuletzt starb auch die Frau. 28. Wessen Frau wird sie nun bei der Auferstehung sein, da alle 7 sie geheiratet hatten? 29. Jesus antwortete ihnen, ihr irrt euch, weil ihr weder die Heilige Schrift noch die Macht Gottes kennt. 30. Denn in der Auferstehung werden die Menschen weder heiraten noch verheiratet werden, sondern sie werden wie Engel im Himmel sein. 31. Was aber die Auferstehung der Toten betrifft, habt ihr nicht gelesen, was Gott euch gesagt hat, als er sprach, 32. Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs? Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. 33. Als die vielen Menschen das hörten, waren sie sehr beeindruckt von seiner Lehre. 34. Als die Pharisäer hörten, dass Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, versammelten sie sich. 35. Einer von ihnen, ein Experte für das Gesetz, versuchte Jesus mit dieser Frage zu prüfen, 36. Lehrer, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? 37. Jesus antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. 38. Das ist das größte und wichtigste Gebot. 39. Ein zweites Gebot, das diesem ähnlich ist, lautet, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, 40. Das ganze Gesetz und die Propheten hängen von diesen beiden Geboten ab. 41. Als die Pharisäer versammelt waren, fragte Jesus sie, 42. Was denkt ihr über den Christus? Wessen Sohn ist er? Sie antworteten ihm, Davids Sohn. 43. Jesus fragte sie, wie kann David ihn dann im Heiligen Geist, Herr, nennen, wenn er sagt, 44. Der Herr sagte zu meinem Herrn, setz dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde unter deine Füße lege. 45. Wenn David ihn also, Herr, nennt, wie kann er dann sein Sohn sein? 46. Niemand konnte ihm darauf eine Antwort geben, und von diesem Tag an wagte es auch niemand mehr, ihm weitere Fragen zu stellen.